Als die Umsiedlerin endlich auf die Bühne durfte, war es zu spät. Die Älteren im Osten haben noch gerade verstanden, dass es in dem Stück um die Neuordnung in der Landwirtschaft ging. Vom Großgrundbesitz in Mecklenburg, wo das Stück spielt, zu Einzelbauernstellen, wo die, die vorher gerade so viel hatten, dass sie nicht enteignet wurden, gleich wieder die Oberhand bekamen über die Neubauern, denen nur 5 Hektar zugeteilt wurde. Und dann rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln kam die Kollektivierung, wurden die LPGs erzwungen. Das Stück gehört zudem zur hierzulande eher seltenen Gattung der Komödie. Das Problem ist, dass man dieses Stück heute nicht mehr schreiben könnte. Auch schon vor 5 Jahren hätte man das nicht mehr schreiben können, weil es diese Bauern nicht mehr gab. Die Industrialisierung der Landwirtschaft ist der eigentliche Vorgang. Geschildert wird eine weit zurückliegende anarchische Situation, in der alles in Bewegung war, alles möglich schien. Dass die Bauern in Versen reden, fällt gar nicht auf. Karl Mickel hat das Stück 1961 mit Hegel kommentiert: Der Weltgeist arbeitet mit den kleinsten Köpfen. Das ist das, was man heute noch spürt. Danach hat sich der Weltgeist entfernt. Die Umsiedlerin ist mein liebstes Stück. Die Geschichte hat am meisten Stoff. Sie ist auch am frischesten. Es ist ja immer so, am Anfang gibt es eine Unschuld in den Texten, die du nicht wiederfindest. Vielleicht kurz vorm Sterben, auf andere Weise. Die Partei fand das Stück nicht gut. Sie hatte sich lange nicht um die Aufführung von Studenten in Karlsruhe gekümmert, die P.K. Tragelin inszenierte. Müller schrieb ständig noch um. Erst nach dem 11. September, dem Tag der Premiere, die später zur Versuchsaufführung deklariert werden sollte, wurde sie wach. Inzwischen hatte es den 13. August 1961 gegeben, die Mauer stand. In der Autobiografie liest sich das dann so. Da erschienen zum ersten Mal Vertreter des Ministeriums. Die Generalprobe dauerte 10-12 Stunden. Es gab keine Kantine, nichts zu essen, außer Bockwurst. Die haben sich das 3 Stunden klaglos angesehen. Dann kriegten sie Hunger und gingen essen. Von da aus berichteten sie ihren Abteilungsleitern, die Sache sei hart, aber parteilich, sie sei zu verkraften. Am nächsten Tag fand die Aufführung statt. Der Zentralrat hatte allerdings schon ein wenig vororganisiert. Die Genossen Zuschauer wurden vor der Aufführung versammelt und instruiert, dass sie zu protestieren hätten. Das war die Methode der FDJ, das hatten sie bei Brecht, Dessaus, Lucullus exerziert. Da hatte es nicht geklappt, weil die FDJler, die zum Protestieren hingeschickt worden waren, ihre Karten teuer an Interessierte verkauft hatten. Und hier klappte es auch nicht. Unter anderem wegen Manfred Krug. Der spielte eine führende Rolle. Er saß vorn in der Mitte, einen Kleiderschrank, und lachte gröhlend über jeden Witz. Einige Genossen mussten auch lachen und haben nicht protestiert. Dadurch wurde es zur Katastrophe. Die Komödie als Katastrophe. Müller und Tragelin wurden aus der Partei geworfen. Beide kamen nur mit Mühe an einem Strafverfahren vorbei. Tragelin durfte nicht mehr als Regisseur arbeiten, musste Gleise im Bergbau verlegen. Heiner Müller übte öffentlich Selbstkritik. Seine Stücke wurden jahrelang in der DDR nicht mehr aufgeführt. Er brachte sich mit Übersetzungen und Stückbearbeitungen durch. Aber auf die andere Seite der Mauer zu gehen, das kam ihm nicht in den Sinn. Materiell sind wir nach 1961 ziemlich in Stress geraten. Das Einzige, was wir hatten, war Deputatschnaps, weil es den beim Bergbau umsonst gab, wo Tragelin seine Zeit verbrachte. Die Isolierung nach der Umsiedlerin war aber auch sehr wichtig. 2 Jahre Isolation, das ist ja das Schwierigste in einer Gesellschaft. Wie kommt man zu einer Insel, zumal mit einem gewissen Bekanntheitsgrad? Danach, von 1961 bis 1963, war ich 2 Jahre tabu, selbst eine Art Insel. Ich konnte mir eine Existenz als Autor nur in diesem Land vorstellen, nicht in Westdeutschland. Ich wollte ja nicht nur dieses Stück geschrieben haben, sondern auch noch andere Stücke schreiben. Knast war keine Alternative und Weggehen war auch keine. Meine eigentliche Existenz war die als Autor, und zwar als Autor von Theaterstücken, und die Realität eines Theaterstücks ist die Aufführung. Als Hermlin im Zentralkomitee nach meinem Stück fragte, war die empörte Antwort, dass die DDR bei mir als Diktatur dargestellt würde. Hermlin sagte, das verstehe ich nicht, wir haben doch die Diktatur des Proletariats. Das war sie auch in meinem Denken, eine Diktatur um den Preis des Aufbaus einer neuen Ordnung, die vielleicht noch entwickelbar ist, eine Diktatur gegen die Leute, die meine Kindheit beschädigt hatten. Das eine war für mich das alte Deutschland und das andere, das, wenn auch schlechte, Neue. 1963 hat er aus dem banalen Wiederaufbauroman Spur der Steine von Erik Neutsch ein Stück gemacht, Der Bau. Es wurde zwar 1966 in Sinn und Form veröffentlicht, gespielt wurde es nicht. Noch einmal die Konflikte beim Aufbau des Sozialismus, sprich bei der überstürzten Industrialisierung der DDR, die ein neues Kombinat nach dem anderen aus dem Boden stampfte, mit Brigantenfiguren, Abenteurern der Normerfüllung, die von einer Baustelle zur anderen zogen, bezahlt wurden sie gut. Bezirkssekretär, erzähl mir nichts von Baurekorden, Rekorde mit geklautem Material, ein teures Beispiel, ein Durchbruch nach hinten. Demnächst prämieren wir die Sabotage. Lange genug haben wir den Durchschnitt an die Beispiele verfüttert. Der Durchschnitt ist das Beispiel. Wir haben dich unter den Massen hervorgezogen, 53 am 17. Juni, als du sie überzeugen wolltest, gegen unsere Anweisung mit Reden. Sie haben dich mit Füßen widerlegt, zum Gaudium der Kleinbürger hinter den Gardinen. Barker, Gratulation zum Schutzwall. Ihr habt gewonnen eine Runde, aber es ist ein Tiefschlag. Hätte ich gewusst, dass ich mein eigenes Gefängnis baue, hier, jede Wand hätte ich mit Dynamit geladen. Wo Müller nur die nicht-antagonistischen Widersprüche beschreiben wollte, die zu behebenden, gerieten sie ihm zu unauflöslichen, wurden tragisch und das sollte es nicht geben. Wer braucht die Sterne? Ich werde also lügen für dich. Und das ist die Wahrheit. Dein Kind wird keinen Vater haben. Wir werden uns mit Genosse anreden, wie vorher. Ich werde den Vogel nicht einscharren, der im Frühjahr singt. Du wirst die Sonne nicht aus dem Himmel reißen. Der Schnee wird nicht liegen bleiben bis zum nächsten Winter. Mit dieser Klage der Ingenieurin Schlee schließt der Bau. Die Schlee liebt den Parteisekretär Donat, der sich im Werk für unentbehrlich hält, es womöglich ist. Donat kann keinen Eintrag in der Kaderakte mehr gebrauchen, außer ehrlicher Beischlaf ist ein Minuspunkt. Also lässt Donat die Schlee sitzen. Die Frau zahlt dafür, so wie Inge Müller gezahlt hat. Oh, ich weiß noch alles. Fleisch und Blut und Haare und Gebeine. Ach, aus Steinen kann man Häuser machen, Häuser bauen und aus Häusern. Legende vom Selbstmord der Inge Müller im Jahre 66. Unter Trümmern in Berlin, nicht unterm Regenbogen. Nach die Dichterfrau verschüttet, ward herausgezogen. Lieb halb tot im Frieden, hat sich ganz dann hingegeben. Einem Müller, einer auch genannt, der Steineklopper. Tiefer unter ihm verschüttet lag sie nach dem Kriege. Sprache Schutt und Wortbruch ausgeglühte Straßenschienen. Ausgeglühte Straßenschienen, Kupfersprüche, Bleigedanken, elend eingestürzte Phrasen, Klinkersteine stapeln, Trümmerwein für Wortruin. Doch alles, Fleisch und Blut und Haare und Gebeine. Ach, aus Steinen kann man Häuser machen und aus Häusern Steine und aus Häusern Steine. Aus Kartoffelschalen und Wasser kann man Verse kochen. Die verbrannte Zunge lutscht das Mark aus morschen Knochen. Karabiner kann man tauschen gegen Schreibmaschine. Balalaika quetscht Kommode, bunte Russenlieder. Weihnachtsmäntel, Ami Schokolade, Papyrussi und das Pärchen schwamm durch Wodkafluten und es schwamm durch Wodkafluten. Und sie liebten sich in Alphabet gefüllten Bombentrichtern, selig nach dem Heißen in des kalten Krieges Gluten. Du, ich weiß so was. Fleisch und Blut und Haare und Gebeine, ach, auf Steinen kann man Häuser machen, aus Häusern Steine und aus Häusern Steine. Dichterfrau, was soll das heißen? Etwa Feind des Mannes, der da dichtet, oder Frau, die selber Worte schichtet. Stein für Stein hat sich das Menschenkind nochmal alleine ausgebuddelt. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, E, Q, R, S, T, U, V, E, X, Y und Z. Riskiert sie endlich eine Lippe, riskiert endlich eine Lippe. Und sie flieht aus ihres genialen Mackers mit Galeben und sie springt dem guten Tod Freund Hein auf seine Schippe. Du, ich weiß noch alles, Fleisch und Blut und Haare und Gebeine, ach, aus Steinen kann man Häuser machen und aus Häusern Steine und aus Häusern. Auf einer schwarzen Wolke schwebt sie 30 Jahre später. Gottes Jatztrompeter bläst Germanias Trauermärsche. Heiner Müllers Grube wird grad unten ausgehoben und die Dichterin erbricht die Internationale. Runter in das offene Grab in Ost-Berlin. Die Alte sieht die junge Witwe weinen an dem Grabeslachen, an dem Grabe und es lachen. Brecht und Eisler, ach, und William Shakespeare krümmt sich in der Hölle. Gloster Güsi will dem Volk den König Richard machen. Du, ich weiß noch alles, Fleisch und Blut und Haare und Gebeine, ach, aus Steinen kann man Häuser machen und aus Häusern Steine und aus Häusern Steine.

Wo ist der Brief? Was für ein Brief? Hat sie keinen Brief hinterlassen? Wo waren sie von wann bis wann? Morgen 9 Uhr, Zimmer 23, Vorladung, die Leiche wird abgeholt, Autopsie, keine Sorge, man sieht nichts. Warten auf den Leichenwagen, im Nebenzimmer eine tote Frau. Die Unumkehrbarkeit der Zeit. Zeit des Mörders, ausgelöschte Gegenwart in der Klammer von Vergangenheit und Zukunft. Ins Nebenzimmer gehen, dreimal. Die Tote noch einmal ansehen, dreimal. Sie ist nackt unter der Decke. Wachsende Gleichgültigkeit gegen das da, mit dem meine Gefühle, Schmerz, Trauer, Gier nichts mehr zu tun haben. Die Decke wieder über den Körper ziehen, dreimal, der morgen aufgeschnitten wird, über das leere Gesicht. Beim dritten Mal die ersten Spuren der Vergiftung, blau. Zurück ins Wartezimmer, dreimal. Mein erster Gedanke an den eigenen Tod, es gibt keinen anderen. Am 1. Juni habe ich zum ersten Mal im Theater gefragt, ob sie mir eine Wohnung besorgen können. Als ich nach Hause kam, war sie tot. Das war der Abend, an dem im Fernsehen zum ersten Mal eine Sendung über den Selbstmord der Monroe lief. Die Wochen und Monate danach habe ich fast pausenlos das wohltemperierte Klavier gehört. Ich habe mir Schlaftabletten gekauft, aber keine genommen. Ich stand kurz unter Mordverdacht. Ihr Abschiedsbrief waren die Gedichte, die sie in ihren letzten 8 Jahren schrieb. Vielleicht werde ich plötzlich verschwinden, weil die Luft nicht mehr reicht. Und nicht aufzufinden ist die Leiche. Vielleicht hätte es auch noch 10 Jahre so weitergehen können. Und irgendwann hatte ich auch wirklich die Haltung, wenn sie sterben will, dann ist das ihre Sache. Eine Zigeunerin hatte gesagt, dass sie mit 41 stirbt. Inge Müller ist mit 41 gestorben, 1966. Das Gefühl des Scheiterns, das Bewusstsein der Niederlage beim Wiederlesen alter Texte ist gründlich. Uneinholbarkeit des Vorgangs durch die Beschreibung. Unvereinbarkeit von Schreiben und Lesen. Austreibung des Lesers aus dem Text. Puppen mit Wörtern gestopft statt mit Sägemehl. Herzfleisch. Das Bedürfnis nach einer Sprache, die niemand lesen kann, nimmt zu. Wer ist niemand? Eine Sprache ohne Wörter. Oder das Verschwinden der Welt in den Wörtern. Stattdessen der lebenslange Sehzwang, das Bombardement der Bilder, Baum, Haus, Frau, die Augenlider weggesprengt. Das Gegenüber aus Zähneknirschen, Bränden und Gesang. Die Schutthalte der Literatur im Rücken. Das Verlöschen der Welt in den Bildern. Die Bilder fand Heiner Müller in den antiken Texten. Davon wird in der nächsten Stunde der langen Nacht zu reden sein.